In diesem Urwald wurde 12 Tage lang gestritten, geweint. Ich würde dich sofort unter Vertrag haben. Naja, ein bisschen müsste man schon dran was ändern. Deine Brüste sind einfach zu klein und... Würdest du über dich selber sagen, dass du dick bist? Ich bin fett, ich bin richtig fett. Aber... Das ist mein Thema heute. Horrorvisage. Also, dann hast du implantierte Haare im Gesicht. Ja, solche Katzenschwarm. Der Fernseher baut dich.